Herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung. Mein Name ist Rüdiger Wagner und das ist meine Kollegin Sabine Hofmann. Wir werden Sie durch die Prüfung begleiten. Die Prüfung besteht ja aus drei Teilen. Im ersten Teil halten Sie einen kurzen Vortrag, im zweiten Teil führen Sie ein Gespräch unter Kollegen und im dritten Teil sollen Sie gemeinsam eine Lösung für ein Problem finden. Würden Sie sich zuerst bitte kurz vorstellen? Natürlich. Ich bin Vittorio Salvini. Ich komme aus Mailand und mein Beruf ist Softwareentwickler. Ich bin vor 1,5 Jahren nach Deutschland gekommen. Vielen Dank. Und Sie? Ich heiße Ludmila Riefkind. Ich komme aus St. Petersburg. Ich bin Mathematikerin und lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Danke sehr. Dann beginnen wir jetzt mit der eigentlichen Prüfung. Herr Salvini, bitte fangen Sie an. Suchen Sie sich ein Thema aus und sprechen Sie darüber. Ja, gerne. Ich möchte das Thema »Was macht eine gute Führungskraft aus?« vorstellen. Bitte. Also, ich werde über folgende Aspekte sprechen. Eigenschaften, Soft Skills und Verhalten. Was die Eigenschaften angeht, kann ich sagen, dass Offenheit ganz wesentlich ist. Die Führungskraft sollte offen gegenüber den Ideen und Vorschlägen der Mitarbeiter sein und sie, wenn sie gut sind, aufgreifen und anwenden. Ebenfalls relevant scheint mir Fairness zu sein. Der Chef oder die Chefin sollte alle Mitarbeitenden mit dem gleichen Maß messen und niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Und schließlich finde ich, dass ein Chef einen Sinn für Humor haben sollte. Die Arbeit unter einer humorvollen Führungskraft ist entspannter und das wird bei den Mitarbeitern zu mehr Einsatz und Zufriedenheit führen. So viel zu den Eigenschaften. Und nun zu den Soft Skills. An erster Stelle steht für mich Kommunikationsfähigkeit. Denn Kommunikation spielt in einem Unternehmen in verschiedener Hinsicht eine Rolle. Zum einen muss eine Führungskraft in der Lage sein, auch komplizierte Sachverhalte verständlich zu vermitteln. Zum anderen muss sie sich im Gespräch auf unterschiedliche Mentalitäten einstellen können, da man nicht mit jedem Mitarbeiter auf dieselbe Weise kommunizieren kann. An zweiter Stelle kommt meiner Ansicht nach die Konfliktfähigkeit. Wenn Menschen zusammenarbeiten, entstehen manchmal Konflikte. Dann ist es die Aufgabe einer Führungskraft, nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Nicht zuletzt ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion erforderlich. Eine gute Führungskraft sollte in der Lage sein, das eigene Verhalten zu hinterfragen und eigene Fehler zu analysieren. Was das Verhalten einer guten Führungskraft angeht, kann ich sagen, dass sie die Mitarbeiter motivieren, sie für gute Leistungen loben und bei Problemen unterstützen sollte. Sie sollte immer Respekt gegenüber den Mitarbeitern zeigen und sie wertschätzend behandeln. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Sie haben uns einige Eigenschaften und Fähigkeiten beschrieben, über die eine gute Führungskraft verfügen sollte. Gibt es noch andere Aspekte, die für Sie persönlich besonders wichtig wären? Ja, die gibt es. Ich brauche eine Führungskraft, die einen modernen Führungsstil praktiziert. Keinen autoritären Chef, der seine Mitarbeiter als Untergebene und Befehlsempfänger betrachtet. So ein Verhalten finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß. Außerdem würde es meiner Motivation schaden. Ich wünsche mir auch, dass mein Vorgesetzter mir vertraut und mich meine eigenen Entscheidungen treffen lässt, was meine Aufgaben betrifft. In einer Firmenkultur, wo Misstrauen und Kontrolle vorherrschen, würde ich mich deshalb nicht wohlfühlen. Wie war das denn in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn? Also in diesem Punkt kann ich mich nicht beschweren. Ich habe in einer kleinen Firma im IT-Bereich gearbeitet und da war die Hierarchie ziemlich flach. Wir hatten auch zu den beiden Chefs ein recht lockeres und freundschaftliches Verhältnis. Die Arbeit musste natürlich erledigt werden, aber unsere genaue Arbeitszeit wurde nicht streng kontrolliert. Das Entscheidende war, dass wir die Projekte rechtzeitig geschafft haben. Leider wurde die Firma dann von einem etablierten Unternehmen aufgekauft und ich habe meinen Job verloren. Danke, Herr Salvini. Frau Rifkind, jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, welche Aspekte für Herrn Salvini bei einer Führungskraft besonders wichtig wären. Könnten Sie mir das bitte kurz erläutern? Ja, gerne. Er hat gesagt, dass er einen Chef haben möchte, der eine moderne Idee davon hat, wie ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter führt. Er findet das gut für die Arbeitsmotivation. Außerdem wünscht er sich, dass sein Chef ihm gegenüber Vertrauen hat und er Entscheidungsfreiheit bei seiner Arbeit hat. Vielen Dank. Und haben Sie auch verstanden, wie das bis jetzt in Herrn Salvinis beruflicher Laufbahn war? Ja, Herr Salvini hat in einer kleinen IT-Firma gearbeitet, in der es keine strenge Hierarchie gab, sondern die Beziehung zwischen den Mitarbeitern und den Chefs entspannt war. Es gab auch keine genaue Kontrolle der Arbeitszeit. Entscheidend war nur, dass die Arbeit termingemäß erledigt wurde. Das hat Herrn Salvini gut gefallen. Danke sehr, Frau Rifkind. Dann sprechen Sie jetzt bitte über Ihr Thema. Gern. Ich möchte eine Geschäftsidee vorstellen, nämlich ein Bistro. Zuerst spreche ich über meine Erfahrungen mit dem Geschäftsfeld, dann über das geplante Geschäft, danach über die Zielgruppe und die Wettbewerber und am Ende über die Finanzierung. Beginnen wir mit meinen Erfahrungen mit dem Geschäftsfeld. Ich habe in meinem Heimatland 3 Jahre lang ein kleines Restaurant geleitet. Dadurch habe ich schon einige Erfahrung in unternehmerischen Dingen. Ich hatte damals 5 Mitarbeiter im Service und in der Küche und habe auch selbst oft mitbedient. In meinem früheren Restaurant hatte ich viele Stammgäste, die sich bei mir sehr wohl gefühlt haben. So viel zu meinen Erfahrungen. Und nun zum geplanten Geschäft. Ich möchte ein Bistro eröffnen, in dem man tagsüber etwas essen und trinken kann. Das Besondere an meinem Bistro sollen individuelle Burger-Kreationen sein. Ich will den Gästen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Burger mit verschiedenen Zutaten zusammenzustellen. Das Bistro soll von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein. Damit komme ich zur Zielgruppe. In der Umgebung meines geplanten Bistros befinden sich eine große Berufsschule, eine Werbeagentur und noch 2 andere Unternehmen. Sowohl bei den Berufsschülern als auch bei den Mitarbeitern der Unternehmen besteht ein Bedarf an unkomplizierten und leckeren Mittagsgerichten. Welche Wettbewerber gibt es? In der Nähe meines geplanten Bistros sind bisher keine direkten Wettbewerber mit einem vergleichbaren Konzept. Man kann mittags nur in einem Straßenimbiss eine Bratwurst kaufen. Was die Finanzierung angeht, kann ich sagen, dass ich schon einen Finanzierungsplan erstellt habe und damit rechne, dass etwa 40.000 Euro für die Ausstattung des Bistros, dass etwa 40.000 Euro für die Ausstattung des Bistros nötig sein werden. Als Miete kalkuliere ich 1.500 Euro im Monat plus 4.000 Euro an Personalkosten. Dazu kommen natürlich noch weitere Kosten, zum Beispiel für Versicherungen und Werbung. Um alle Investitionen zu tätigen und für den Anfang finanzielle Rücklagen zu haben, möchte ich bei der Bank einen Kredit von 70.000 Euro beantragen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke sehr, Frau Rifkind. Ich habe noch eine Frage. 70.000 Euro sind eine ganz schöne Summe. Machen Ihnen so hohe Schulden keine Angst? Bei der Höhe des Kredits und der monatlichen Ausgaben ist es natürlich wichtig, dass das Bistro möglichst schnell Kunden gewinnt und Umsatz macht. Ich halte das Geschäftsmodell aber für attraktiv und realisierbar und bin eigentlich zuversichtlich, was den Erfolg des Bistros betrifft. Und dann kann ich den Kredit auch wie geplant zurückzahlen. Und wie möchten Sie Ihr Bistro bekannt machen? Da habe ich auch schon verschiedene Ideen. In der Berufsschule und in den Firmen werde ich Gutscheine für einen Rabatt auf die Burger verteilen. Und an jedem Wochentag wird es bestimmte Aktionen und manche Gerichte günstiger geben. Und wichtig sind natürlich auch die sozialen Netzwerke. Dort werde ich Fotos und Videos von meinem Essen und dem Bistro posten und mit den Gästen in Kontakt sein. Vielen Dank, Frau Riefkind. Herr Salvini, ich habe nun eine Frage an Sie. Ich habe nicht ganz verstanden, ob Frau Riefkind Angst wegen der Schulden hat, die wohl auf Sie zukommen werden. Könnten Sie mir das bitte kurz erläutern? Sehr gern. Sie hat gesagt, dass ihr schon bewusst ist, dass sie mit dem Bistro schnell Geld verdienen muss. Sie ist aber überzeugt von ihrer Geschäftsidee und davon, dass sie erfolgreich sein wird und die Schulden abbezahlen kann. Vielen Dank. Und haben Sie auch verstanden, was Frau Riefkind über ihre geplanten Werbemaßnahmen gesagt hat? Ja, sie hat vor, in den Firmen und der Berufsschule, die in der Nähe sind, Rabattgutscheine für das Bistro auszugeben. Außerdem möchte sie jeden Tag bestimmte Gerichte zu einem günstigeren Preis anbieten. Und sie plant, mithilfe der sozialen Medien Werbung für das Bistro zu machen und mit den Gästen zu kommunizieren. Vielen Dank, das war Teil 1. Wir kommen jetzt zu Teil 2.